Moses als Pulver-, Sprengöl- und Dynamitfabrikant nach dem Zeugnis der Bibel. Die Aufdeckung eines 2500-jährigen Weltbetruges. Nürnberg 1921. So, lieber ernster Bibelforscher deutschen Blutes, sieht der Verbrecherplan deines auserwählten heiligen Volkes Gottes aus. So ist in Wirklichkeit der Plan, den man dir gotteslästerlich als göttliche Harmonie, als Heilsplan Gottes und letztes Weltzeitalter unter Fälschung von Bibelsprüchen vorgaukelt. Dass das Judentum dann, wenn sein Plan vor der Zeit entdeckt wird, entsetzliche und verzweifelte Mittel zur Gegenwehr anwendet, lässt sich im Voraus ersehen. Sechster Abschnitt. Die Hilfstruppen Judas bei Durchführung des angeblich göttlichen Weltplanes. Bei seiner verbrecherischen Tätigkeit zur Erlangung der Weltherrschaft hält sich der Jude wohlweislich im Hintergrund. Er lässt andere die Kastanien aus dem Feuer holen. Zunächst den Freimaurerorden, dessen Tätigkeit und Ziele im vorigen Abschnitt schon geschildert wurden. Bemerkt sei nur, dass die nichtjüdischen Mitglieder allermeist nicht wissen, welch schrecklichem Verbrecherbund sie dienen und dass sie ihres geschworenen Eides und der ihnen drohenden Todesstrafe wegen die Befehle ihrer geheimen, ihnen unbekannten jüdischen Ordensmeister ausführen müssen. Die Zahl der nicht rein jüdischen Freimaurerorden beträgt 24.714 mit 2.346.805 Mitgliedern. Jüdischen Ursprungs und von Juden geleitet sind auch alle Orden und Vereinigungen, die irgendwelche internationalen Zwecke verfolgen. Die Theosophische Vereinigung, die Adventisten, die Guttempler, die Blaukreuzler, der Esperanto- und Volapük-Verein, die Heilsarmee, die Comenius-Gesellschaft, der Monistenbund, der Deutsche Druidenorden, der den Juden unterstehende Illuminatenorden, die Steinerianer und der Jesuitenorden. Sie alle fördern die Ziele des Judentums durch Pflege des internationalen Gedankens, der eine Vorbedingung für die jüdische Weltherrschaft ist. Die steinersche Lehre bezweckt, den gebildeten Deutschen den Kopf zu verdrehen und sie im Voraus an die im jüdischen Weltherrschaftsplan vorgesehene Gliederung des Volkes in Stände vorzubereiten, mit dem herrschenden und besitzenden Stand der Juden obenan. Jüdische Helfershelfer sind auch, ohne dass die meisten ihrer Mitglieder und Wähler es ahnen, die von Juden beherrschten sozialdemokratischen und demokratischen Parteien und die insgeheim vom Jesuitenorden geleitete Zentrumspartei. Die schlimmste der jüdischen Gründungen ist der Jesuitenorden, eine Art Freimaurerorden in religiösem Gewande, ein Wolf im Schafskleid. Ursprünglich als religiöser Orden errichtet, wurde er zum zweiten Male von dem beschnittenen und getauften Juden Leinetz als jüdischer Kampforden nach dem Muster des spanischen Geheimbundes Alambrados, gleich Illumination, gleich die Erleuchteten, gegründet, der sehr viele Juden enthält. Er soll zum Vorteil des Judentums den Streit zwischen den Konfessionen vertiefen und den ihm wegen seines freien Denkens gefährlichen Protestantismus ausrotten. Das Programm des Jesuitenordens, wie es auf dem Jesuitenkongress zu Chiari festgelegt wurde, stimmt ganz mit dem Weltverbrecherplan des Judentums überein. Es ist offenbar ebenfalls dem Talmud und der Kabbala entnommen, also jüdisch, und ist in seinen Mitteln genauso gewissenlos, so schauerlich und verbrecherisch wie jene. Ein ehemaliges Mitglied des Ordens, der nachmalige italienische Unterrichtsminister Gioberti, hat es veröffentlicht. Siehe Gioberti, die Jesuiten der Neuzeit, Eger 1909 bei Jokisch. Ich lasse hier das Programm der Jesuiten übersichtlich geordnet im Auszug folgen. Unter den einzelnen Punkten steht, welche Lehre der ernsten Bibelforscher und welche Punkte des Verbrecherplanes der Juden, der Freimaurerorden, Anarchisten, Kommunisten, Spartakisten und Bolschewisten damit übereinstimmen. Erstens, Ziele. Aufrichtung einer Weltherrschaft. ernste Bibelforscher, Juden, Freimaurer, Bolschewisten. Absolute Herrschaft eines Weltkönigs, ernste Bibelforscher, Juden. Eines Weltpapstes, Juden. Eines Papstkönigs, Juden. Trennung der Menschen in besondere Klassen, in die Klasse der Auserwählten, der Herrschenden und in die große Masse der dienenden Herdentiere. Ernste Bibelforscher, Juden, Freimaurer, Bolschewisten. Zweitens, Mittel. Der Zweck heiligt die Mittel. Juden, Freimaurer, Bolschewisten, Spartakisten, Anarchisten, Kommunisten. Gewinnung der Massen für das Ziel, ernste Bibelforscher, Juden, Freimaurer, Bolschewisten, Spartakisten, Anarchisten, Kommunisten. Beherrschung der Presse, des Geldes und der Volkswirtschaft, Juden, Freimaurer, Bolschewisten. Gift und Dolch, der politische Mord, Juden, Freimaurer, Bolschewisten, Spartakisten, Anarchisten, Kommunisten. Unbedingter Gehorsam der Mitglieder, Juden, Freimaurer, Bolschewisten. Einrichtung einer katholischen Volkspartei, dem Zentrum, Unterstützung der sozialistischen und anarchistischen Parteien, Juden, Freimaurer. Unterjochung des Volkes durch die Verbindung der Religion mit Politik, Freimaurer, Bolschewisten, Juden. Drittens, wodurch die Massen für die Ziele eingefangen werden sollen. Durch die Vorspiegelung der Schwindelgedanken von allgemeiner Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, von Menschlichkeit, Menschenwürde, Völkerbund, Völkerversöhnung, Völkerverbrüderung, Abrüstung, allgemeinem Weltfrieden, Schiedsgerichten. Ernste Bibelforscher, Juden, Freimaurer, Spartakisten, Kommunisten, Bolschewisten. Einführung des allgemeinen gleichen und direkten Wahlrechts. Juden, Freimaurer, Kommunisten, Anarchisten, Bolschewisten. Gemeinsamer Besitz aller Güter, also Kommunismus. Freimaurer, Juden, Spartakisten, Anarchisten, Kommunisten, Bolschewisten. Durch Verelendung der Menschen. Ernste Bibelforscher, Juden, Spartakisten, Anarchisten, Kommunisten, Bolschewisten. Proletarisierung des Volkes und Anhäufung des Goldes in den Händen der später regierenden finanziellen Fürsten. Ernste Bibelforscher, Juden, Bolschewisten. Durch Wirtschaftskrisen, Vertrustung der Betriebe und Monopolisierung des Handels, durch Revolution, Anarchie, Krieg und Weltkrieg. Ernste Bibelforscher, Juden, Bolschewisten. Viertens, Schulen. Verkirchlichung bzw. Vernichtung der Schulen und Universitäten, weil in ihrer jetzigen Form den Zwecken des Weltstaates hinderlich. Ernste Bibelforscher, Juden, Spartakisten, Anarchisten, Kommunisten, Bolschewisten. Aufhebung der Lehrfreiheit und Einrichtung der Schulen für die Zwecke des internationalen Weltstaates. Juden, Spartakisten, Anarchisten, Kommunisten, Bolschewisten. Beschränken des Denkens der Masse auf ihren Beruf, auf den Glauben. Ernste Bibelforscher, Juden, Freimaurer, Bolschewisten. Kampf gegen das germanische Prinzip der freien Persönlichkeit. Ernste Bibelforscher, Juden, Freimaurer und Bolschewisten. Und Züchtung des asiatischen Herdentiermenschen. Fünftens, Kirche, Religion. Entfachung eines Konfessionshasses, Kampf gegen die anderen Konfessionen und Religionen und Zerstörung derselben. Ernste Bibelforscher, Juden, Bolschewisten. Weltreligion. Ernste Bibelforscher, Juden, Freimaurer, Bolschewisten. Der Papst, unser Werkzeug, aber einer aus unserer Fabrik. Sechstens, Staatsumsturz. Untergrabung des monarchischen Gefühls, Zerstörung aller Autorität, Zertrümmerung der gegenwärtigen Staatsordnung, Revolution, Anarchie. Sie wollen dem Volke als Retter erscheinen. Juden, Freimaurer, Bolschewisten, Spartakisten, Anarchisten, Kommunisten. Vernichtung der nationalen Grenzen und der nationalen Unterschiede. Züchtung des dienenden internationalen Herdentiermenschen. Ernste Bibelforscher,

dass die Zeit der Drangsal und des messianischen Weltreiches 1914 beginnen würde. Seine Berechnung der Zahl 1914 aus der Bibel ist nur ein Taschenspielerkunststück, darauf berechnet, uns leichtgläubige Christenmenschen die vom Weltjudentum herbeigeführten schrecklichen Ereignisse, die nach ihrem Verbrecherplane kommen mussten, als Weltenplan Gottes erscheinen zu lassen. Gott wird kaltblütig als Ursache hingestellt, damit man die Verbrechergesellschaft nicht erkennen und hängen soll. Aber die Rechnung des Judentums hatte diesmal einen Fehler. Es sind nicht alle Deutschen so dumm, wie die Juden sie haben möchten. Im Weltkrieg hatte Juda es zunächst auf Deutschland abgesehen. Es sollte als der bestorganisierte Staat der Welt, als Hort der Ordnung und der dem Judentum im Wege stehenden Republik niedergeworfen, zertrümmert und in eine jüdisch organisierte Monarchie verwandelt werden, um dann mit Hilfe seiner Heere die anderen Staaten für Juda zu unterwerfen, unter dem Vorgeben Befreiung der Völker von der Monarchie und von der Herrschaft des Kapitals, internationale Verbrüderung der Menschheit, Völkerbund und wie der verbrecherische, wohlberechnete Schwindel sonst noch lautet. Gleichzeitig wollte Juda seinen abgrundtiefen, von Juden selbst bezeugten Hass gegen das kulturell hochstehende, judenfeindliche deutsche Volk befriedigen. Von diesem krankhaften Hass des Judentums gegen sein deutsches Vaterland nur etliche vielsagende Beispiele. Der Bischof Netto von Lissabon, ein beschnittener Jude, Isidor Netter aus Bergheim im Elsass, verbrannte im Jahre 1919 öffentlich die Bilder des deutschen Kaisers und der deutschen Heerführer sowie die Karte von Deutschland, wobei er über das deutsche Volk den Bannfluch schleuderte. Sein Onkel, Dr. Arnold Netter, gehörte lange Jahre dem Hauptausschuss des Allgemeinen Weltjudenvereins in Paris an. So hasserfüllt Netto gegen sein deutsches Vaterland handelte, so machten es tausend und abertausend andere Juden, vorab der englische Zeitungskönig Lord Northcliffe, vormals Jakob Stern aus Hessen, und der jüdisch-amerikanische Gesandte Morgenthau aus Baden. Ersterer verlangte in seinen 150 Zeitungen die Vernichtung und Ausrottung des deutschen Volkes, letzterer die Zerstörung der deutschen Dörfer und Städte. Die ganze ausländische Presse hallte auf jüdisches Kommando seit 1914 wieder von wüsten Beschimpfungen und Verleumdungen des besten Volkes in der Welt, des viel zu gutmütigen und vertrauensseligen deutschen Michels. Die jüdisch orientierte deutsche Reichsregierung tat bis heute noch nichts gegen diese verbrecherische Verleumdung des deutschen Volkes. Und der jüdische Hetz- und Verleumdungsfeldzug tat bald die gewünschte Wirkung. Überall entsetzte man sich über das rohe, verbrecherische Volk der deutschen Hunde, Schweine, Barbaren und Hunnen, und bald starrte die ganze Welt in Waffen gegen uns, um die deutschen Scheusale auszurotten. Alles spannte das Judentum vor seinen Kriegswagen, den nimmersatten Panslawismus, die Rachgier und Ruhmsucht des Franzosen, die Treuelosigkeit des Italieners, den Krämergeist des Engländers, den Hass des Mongolen gegen die weiße Rasse, die aufgestachelte Sinnlichkeit des Negertieres, dem man blonde deutsche Frauen und Mädchen als Siegesbeute zur Befriedigung seiner Lüste versprach, und so weiter. Die überall von jüdischen Ministern durchsetzten Regierungen unserer Feinde fanden sich brüderlich zusammen, als es galt, das deutsche Volk zu vernichten. Ganze Bücher könnte man füllen mit Beweisen über die Schuld Judas am Weltkriege. Wir müssen uns diesbezüglich mit einem Hinweis auf das im Verlag auf Vorposten in Charlottenburg erschienene Buch von Gottfried zur Beek, »Die Weisen von Zion«, begnügen. Es enthält die wichtigsten Nachweise und ein ausführliches Verzeichnis der über die Judenfrage erschienenen wissenschaftlich einwandfreien Literatur. Angesichts der überwältigenden gegen Deutschland aufgetretenen Macht erschien es dem Judentum für ausgemacht, dass Deutschland in wenigen Monaten niedergeschmettert sei. Hatten doch einflussreiche jüdische Ratgeber dem Kaiser, um ihn an Rüstungen zu hindern, vorgemacht, der Weltfriede werde gewahrt bleiben, und hatten doch die unter jüdischem Einfluss stehende sozialistische und Zentrumspartei

wie uns jüdische heilige Religionsbücher zu nennen belieben, Schulen. Wozu die Ausgaben? Schulen nur noch für das auserwählte Volk, das berufen ist, ein Kanal des Segens für alle Völker zu werden und dem Messias im Austeilen des Segens behilflich zu sein. Schon liegt dem Reichstag ein Gesetzentwurf vor, der das deutsche Schulwesen vernichten soll. Die vom Judentum geführten Parteien dürften es annehmen. Der Widerstand der Kirche wird die jüdische Herrschaft bald gebrochen haben. Schon wurde auf jüdisches Betreiben hin die Trennung von Staat und Kirche vollzogen. Der staatlichen Unterstützung beraubt, wird die Kirche dem Ansturm der jüdischen Schutztruppen bald erliegen. Die Rolle des Totengräbers sollen die ernsten Bibelforscher übernehmen. Das wütend gemachte Volk wird sich gegen die Geistlichen wenden, wie zur Zeit der Französischen Revolution, lehrt Russell, und in einem schrecklichen Karneval werden sie für die im Kampfe Verlorenen ein richtiges Totengeläute anstellen. Die Einführung des Sabbats als allgemeinen Wochenfeiertag und der mosaischen Religion als Weltreligion wird dann keiner Schwierigkeit mehr unterliegen. Nicht mehr geschieden durch eine Sonderreligion und unerkannt von der Volksmenge, aber in geheimen Fest verkittet durch die Bande des Blutes, wird der jüdische Vampir seinen Wirtsvölkern das Herzblut aussaugen. Auch einen anderen Punkt seines Programms verfolgt Al-Juda mit der Bosheit eines Teufels. Verwischen der nationalen Grenzen, der rassischen Unterschiede und Ausrotten des völkischen Bewusstseins. In der Stadt ist es ihm leider schon zum guten Teil gelungen. Nun sollen auch die deutschen Rassereserven vergiftet werden. Die seit 1789 ganz in jüdischen Händen befindliche französische Regierung belegt schon seit 1918 die linksrheinischen deutschen Gebiete mit Negertieren. Tierblut wird nach vorgedachtem Plan in Strömen in das deutsche Heldenvolk fließen und es vergiften, entarten, entsittlichen, verdummen, auf dass es willenlos der messianischen Herrschaft sich füge. So, liebe deutsche Volksgenossen unter den deutschen Bibelforschern, sieht das von euch erträumte und von euch verkündete tausendjährige Reich Gottes aus unter der Herrschaft des jüdischen Messias und seiner jüdischen Gehilfen. Ich will euch auch verraten, dass dieser Messias schon da ist, nämlich in Jerusalem. Ein Rabbiner aus Jerusalem hat es jüngst seinem deutschen Rassegenossen vertraulich mitgeteilt. Er wird dort verborgen gehalten und dann feierlich als Herrscher des jüdischen Weltreiches, wollte sagen des tausendjährigen Reiches Gottes, ausgerufen, wenn die Judenherrschaft bei allen Völkern zur Tatsache geworden ist. Ob dieser Messias eine der Rathenauschen 300 Finanzmänner ist oder gar das Scheusal Bela Kuhn oder Trotzki, das werden wir ja sehen. Hosianna, dem Sohne Davids, Hosianna in der Höhe. Schaudernd ob dieser teuflischen Verbrecherpläne und der uns drohenden Zukunft wird der verehrliche Leser fragen, ist das hier Vorgetragene nicht ein Trugbild, eine Sinnestäuschung? Nein, wir haben ja die Beweise dafür, was das Judentum schon alles auf dem Gewissen hat. So viel, dass 1919 eine Lemberger Judenzeitung schrieb, wenn die Nichtjuden wüssten, was wir gegen sie lehren, würden sie uns alle totschlagen. Und der Jude Landau sagte auf einer Zionistenversammlung in Berlin 1919 im Bewusstsein der Blutschuld des Judentums, wenn die Deutschen die Schuld der Juden wüssten, würde man jeden Juden auf der Straße totschlagen. Ein Beweis für die Richtigkeit des von uns Dargelegten ist das, was das Judentum bereits erreicht hat. 3/4 des deutschen Volksvermögens gehören ihm. Dazu beherrscht es die Zeitungen, die Banken und Börsen, den Handel und die Industrie, die Depeschenbüros, Theater und Kinos, Parlament und Regierung. Mit allem, was wir essen und trinken, womit wir uns kleiden, zinsen wir dem allmächtigen jüdischen Großkapital. Das Judentum sieht sich bereits nahe am Ziel seiner Wünsche. Wir führen als Beweise einige Aussprüche von Juden selbst an.